1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, große Entschuldigung, muss ich sagen, 10 Minuten zu spät. Ja, wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir ja da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, Freitagnacht, wie immer eine offene und freie Themenrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, dann ran ans Telefon 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Mario. Und der Mario ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Mario. Hallo, Domian. Grüß dich. Ich bin 36. 36, entschuldige. Ja, kein Problem. So, und was geht's denn bei dir? Bei mir ist das Problem, ich bin verliebt in Zwillinge. Oh je. Ja, und zwar ist es so, dass ich mit einer von den beiden zusammen bin. Ja, wie lange? Seit 6 Monaten. Ja. Sind das eineiige Zwillinge? Ja, genau. Die sehen sich also beide... Das auch noch. Ja, also komplett ähnlich. Ja. Es gibt nur einen Unterschied und das ist ein Muttermal am Bauchnabel. Oh. Ja, und ich habe aber mit der Schwester von ihr ein Verhältnis. Ja. Du merkst mich, es verschlägt mir gerade die Sprache. Ja, mir auch. Also, du hast seit 6 Monaten ein Verhältnis mit der einen, seit 6 Monaten bin ich mit meiner Freundin zusammen. Mit deiner Freundin? Ja. Und das Verhältnis mit der Zwillingsschwester deiner Freundin hast du seit? 4 Monaten. Ach, das ist ja fast parallel die ganze Zeit. Ja, ungefähr, ja. Mhm. Und das kriegen die nicht mit? Also die Schwester von meiner Freundin weiß das. Ach, die weiß das sogar? Die weiß das, ja. Mhm. Aber meine Freundin weiß es nicht. Ja. Warum hast du dieses Doppelverhältnis? Ja, weil sie beide gleich aussehen. Ja, eben. Deswegen ist es doch sinnlos. Ja, aber was heißt sinnlos? Ich habe mich halt in beide verliebt irgendwie. Wie sollte ich denn? Also wenn ich jetzt da stehen würde und würde beide nebeneinander stellen, ich würde es nicht auseinanderhalten können. Ja, aber dann reicht doch eine aus. Ja, das ist richtig. Aber beide lieben mich und ich liebe beide auch. Aha. Was sagt denn die Schwester, mit der du die Affäre hast? Was sagt die denn dazu? Die muss doch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen ihrer Zwillingsschwester gegenüber haben. Ja, das hat sie wahrscheinlich auch, aber sie kann von mir nicht loslassen und ich von ihr auch nicht. Es geht aber auch darum, sage ich jetzt mal, um Sex. Also meine richtige Freundin ist so mehr so das Mauerblümchen im Bett. Ah ja, und die andere? Die ist dann halt schon ein bisschen... Ist der Reißer. Ja, also ein bisschen, also sie will halt ein bisschen auch härterer Sex haben. Ja? Okay, Zwillinge haben ja in der Regel ganz innige Beziehungen. Mhm. Ist das bei den beiden Mädels auch so? Ja, wir treffen uns auch in der Stadt, wir gehen zusammen Eis essen. Wir treffen uns auch mit den Eltern von ihr, also von meiner Freundin oder von beiden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und aber sie lässt überhaupt keinen Ton über ihre Lippen, überhaupt keinen Anstand, also überhaupt keinen, dass irgendwie eine Andeutung kommen würde. Also deine Hauptfreundin. Meine Affäre. Also deine Affäre, die spielt perfekt. Spielt das perfekte Spiel. Die Schwägerin quasi. Meine Schwägerin. Die spielt also perfekt die Schwägerin. Naja, aber so versteht man es dann besser. Mhm, das spielt sie perfekt. Ja. Mhm. Wer hat denn mit dieser Affäre angefangen? Du? Wir oder? Beide eigentlich. Na, beide fangen, einer muss ja den ersten Schritt gemacht haben. Also wir waren zusammen Eis essen, so kann ich es sagen. Ja. Hat auch angefangen. Und da musste meine Freundin, sie arbeitet im Altersheim. Mhm. Sie hat immer Nachtschicht. Mhm. Und da hat also die Schwester von meiner Freundin gesagt, also die Schwägerin, sage ich jetzt, gesagt, hopp, dann gehen wir noch zu dir, gehen wir noch was trinken. Hm. Ja, und dann ist es halt passiert. Deine Freundin arbeitet in einem Altenheim und hat Altenpflegeheim ja. Und hat oft Nachtschicht. Die hat also praktisch nur Nachtschicht, sage ich jetzt mal. Würde ich fast wünschen, dass sie uns zuhört. Nee, ich glaube... Nein, ich will dir sagen, warum. Weil ich das wirklich, moralisch ist das wirklich völlig indiskutabel, was du da machst. Ist dir doch ja, voll klar. Ja, stimmt schon, ja. Ist dir völlig klar. Mhm. Also, du hintergehst deine Freundin und, ja. Und ich habe ja den Eindruck, du machst das ja nur, weil du mit der Zwillingsschwester den besseren Sex haben kannst, stimmt das? Na, was heißt den besseren Sex jetzt nicht? Es ist einfach, Domian, verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Es ist einfach so, du hast zwei Frauen, die sehen beide gleich aus und du bist in verliebt einfach. Ja, okay. Ja, und das gleiche Gesicht steht vor dir. Ja, dennoch meine Frage. Ich habe den Eindruck, dass du bei deiner Affäre, dass du da sexuell besser wegkommst als bei deiner Freundin, die du als eher so Mauerblümchen beschrieben hast. Nee, so will ich das gar nicht sagen. Also Mir geht's eigentlich gar nicht jetzt nur so um den Sex rum. Mir geht's einfach nur um, ich liebe halt beide Frauen okay. und beide Frauen lieben auch mich. Okay. Ja, weil sie nicht voneinander wissen, dass das sind immer so diese. Ja, diese, doch, die eine weiß ich. Ja, die eine weiß ich, weiß. Wenn du mit deiner Affäre schläfst, Sex hast, denkst du dann an deine Freundin? Nein, brauche ich nicht, weil ich sehe sie ja praktisch eigentlich schon vor mir. Und umgekehrt auch nicht. Umgekehrt auch nicht, nein. Ja, du ich würde sagen, du lässt es dir rundrum gut gehen und fährst den kompletten Ego-Trip. Ja, wie sollte man es anders nennen? Ja. Wie sollte man es anders nennen? Wenn du offen, ganz offen sein würdest, so mit offenen Karten spielen würdest, auch deiner Hauptfreundin gegenüber, wäre das ein anderes Ding. Dann könnten wir uns darüber unterhalten, wie das so ist, mit Zwillingen zusammen zu sein. Darum rufe ich dich ja an. Ich brauche halt mal so einen Tipp. Ja, und letztendlich ist es doch egal, ob das nur der Zwilling ist oder nicht der Zwilling ist. Du gehst deine Freundin fremd. Punkt. Ja, natürlich. Es ist noch viel schlimmer, weil du nämlich auch noch diese Mädels auseinanderbringst durch das Verhalten. Was meinst du, wie schlimm das für deine Freundin ist, wenn die das erfährt? Einmal bricht für die eine Welt zusammen, was deine Person anbelangt. Mhm. Aber was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist für sie, es bricht eine Welt zusammen, was ihre Zwillingsschwester betrifft. Ja. Das heißt, ihre Zwillingsschwester hintergeht sie aufs Übelste und ihr Freund hintergeht sie aufs Übelste. Das tust du deiner Freundin an? Ja, ungern, ja. Ja, aber du tust es. Ja, ich tue es, ja. Was denkt denn deine Affäre dazu, die andere Zwillingsschwester, wie das weitergehen soll? Ja, also sie ist halt mundtaub, sag ich mal so, ne? Also sie sagt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Sie lässt das einfach so laufen? Sie lässt es einfach so laufen. Was für eine Situation. Die beiden Mädels reden doch auch über ihre Beziehung. Das heißt, deine Freundin spricht mit ihrer Zwillingsschwester über die Beziehung zu dir. Das machen ja Schwestern. Ja, die reden über meine, also über unsere Beziehung, genau. Also beziehungsweise zwischen mir und meiner Freundin. Was für ein Trick? Aber meine Schwägerin, sage ich jetzt mal, hat ja keine Beziehung. Nein, ist klar, die redet natürlich nicht, aber andersrum reden die drüber. Was für ein Frevel, was für eine Lüge, was für eine Lügengeschichte. Also wenn du ein Kerl wärst und ich möchte da an dich appellieren, musst du reinen Tisch machen. Also entweder trenn dich sofort von der zweiten. Vielleicht wäre es sogar das Menschlichste, sich davon zu trennen und für immer zu schweigen. Um ihr den Schmerz zu ersparen, der deiner Freundin. Ja, aber ich liebe sie, verstehst du, wie ich meine? Ja, Mario, das verstehe ich, wie du das meinst. Aber dann mach auch deinen Mund auf. Dann sag beiden Frauen, ich liebe euch. So. Und dann wirst du schon sehen, wie sich die Sache entwickelt. Aber du bist ja feige, du verschweigst das ja. Ja, gut. Ich lasse dieses Liebe-Argument nicht gelten, wenn du nicht mit offenen Karten spielst. Wenn du mit offenen Karten spielst und sagst den beiden ins Gesicht, Mädels, ich liebe euch beide, was machen wir jetzt? Okay, dann ist es eine ganz andere Sache, dann können wir darüber reden. Aber so nicht. So ist es einfach ein feiges Hintergehen. Okay. Ja, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ja, aber es ist trotzdem lieb, dass... Aber das wirst du dir wahrscheinlich schon gedacht haben, dass ich nicht gesagt habe, wow, du hängst, toll, was du da machst. Das ist schon klar. Also darum wollte ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen so ein Feedback haben und so. Aber ich werde mich auf jeden Fall mal mit beiden zusammensetzen und werde dann auch mal Tacheles reden, ne? Ja. Aber ich finde es lieb von dir, dass du mir zugehört hast. Das ist mein Job hier. Ja. Mario, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir auch. Wiederhören. Ja, tschüss. Mach's gut. Schönen Abend noch. Ciao. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. Kostenfrei. oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit Ramona und Ramona ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ramona, hallo. So, über was reden wir? Über das Thema HIV. Ah. Also ich weiß erst seit, also eigentlich erst seit letztes Jahr, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Und wie ist das rausgekommen? Ja, ich habe einen Test gemacht. Einfach so ein... Genau, ich hatte damals eine Beziehung angefangen. Ich muss dazu sagen, ich habe davor eine sehr lange Beziehung hinter mir gehabt, also 5 Jahre. Ja. Und dadurch haben wir uns halt getrennt und ja, und dann hatte ich eine neue Beziehung kennengelernt, einen neuen Mann. War auch sehr glücklich mit diesem Mann und hatte halt verlangt von mir, dass ich einen HIV-Test mache und er auch. Und dadurch ist es alles ins Rollen gekommen, dass ich erfahren habe, dass ich HIV-positiv bin. War für mich ein sehr, sehr riesiger Schock. Also ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man nicht Risiko, hast du, so wie du es gerade geschildert hast, hast du ja nicht risikoreich gelebt oder noch weiter früher? Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich habe die ganze Beziehung war... Eben. Umso schockhafter ist das ja. Genau, also für mich war das eigentlich, ich wollte eigentlich mit der Beziehung komplett beenden, weil dieser Mann auch ziemlich, ja, es war eine Hölle für mich gewesen, die Beziehung. Also ich bin froh, dass ich mich diesem Mann echt getrennt habe. So, von wem, wo hast du dich? Von meinem Ex-Freund. Also von dem Ex-Freund? Ja. Von dem ja, du ja. dich getrennt hast? Genau, daher habe ich das auch. Das heißt, er war HIV-positiv und ihr war zu viele Jahre zusammen und du wusstest das nicht? Er wusste es auch nicht. Also wir waren auch zusammen bei der EZ-Hilfe in Hamburg. Ja. Also ich komme ja aus Hamburg. Und da kann man anonym auch nochmal einen Test machen, weil ich wollte unbedingt nochmal einen zweiten Test machen, weil ich auch gehört habe, es kann auch mal Unterschiede geben, weil es auch mal falsch liegen kann. Ja. Und damit wollte ich auf der Nummer sicher sein. Und ich war eigentlich auch ziemlich guter Hoffnung, habe gedacht, es kann eigentlich gar nicht wahr sein, es kann gar nicht sein. Ja. Weil ich in der Beziehung auch ziemlich treu war. Also ich habe gar nichts gemacht oder so. Ja, und dadurch habe ich nochmal den zweiten Test gemacht und dann war das aber leider wieder so. Mhm. Und dadurch hat er auch erfahren. Also wir haben beide den Test gemacht. Du hast ihn dann informiert, dass das so ist und, genau, und er hat dann auch einen Test gemacht. Genau, er wollte mir das auch erst nicht glauben und dann hat er mich dann noch mal angerufen, ja, lass uns mal dahin gehen. Weißt du, hat er eine Idee, wo er sich das geholt haben kann? Ich sag mal so, er ist kein treuer Mann. Also er hat mich auch in der ganzen Beziehung, ist auf mir fremd gegangen. Mhm. Aber er muss es schon vor der Beziehung, wo wir angefangen haben, schon haben, weil er hat schon 6 Jahre. Woher weiß man das so genau? Meine Ärztin, also unsere Ärztin hat uns das gesagt. Also ich soll es schon 4 Jahre circa haben. Kann man das grob schätzen, ja. Sie können das an der Viruslast und an der Helferzellen, können Sie schon grob schätzen, wie weit das schon fortgeschritten ist. Wie bist du als junge Frau, die im Prinzip mit dieser Thematik vielleicht überhaupt nicht gerechnet hat, wie bist du denn damit umgegangen, mit diesem heftigen Diagnose? Ja, am Anfang wollte ich es, wie gesagt, nicht glauben. Also ich habe aber irgendwann... habe ich mich auch extrem damit befasst. Ich bin viel ins Internet gegangen, habe für mich viel gelesen, wie man jetzt damit leben kann, wie man damit umgehen kann. Ich kann es eigentlich bis heute noch nicht wirklich damit umgehen, bin ich auch ehrlich. Mhm. Ich habe Angst, eine Beziehung anzufangen, weil ich nicht weiß, wie soll man das dem Partner oder den neuen Mensch, sag ich mal, das sagen oder wie geht der allgemeine Mensch damit um. Weil es ist ja leider immer noch ein Tabuthema, sage ich jetzt mal, HIV. Und ja, das ist halt so ein bisschen noch so meine größte Angst. Nimmst du Medikamente ein? Ja, ich nehme Medikamente seit einem Monat. Und wie geht es dir so körperlich zurzeit? Es geht so. Also ich merke schon die Nebenwirkung. Ja. Ganz leicht nur, also manchmal ein bisschen Schwindel, aber meine Ärztin sagt, das ist ganz normal, die ersten 4 Wochen müssen aber irgendwann auch weggehen. Auch wenn dein Ex-Freund das nicht wusste, dennoch, hast du einen Zorn auf ihn, dass er dir das quasi angehängt hat? Ja. Kann ich verstehen, hätte ich auch. Ich sag mal so, mein Ex-Freund, der geht da sehr leicht mit um. Also er hat auch am Anfang ziemlich geschockt reagiert, aber er geht jetzt auch sehr leicht damit um. Also ihm ist es egal. Also er sagt, er denkt ein bisschen positiver wie ich. Er geht auch ganz anders damit der Sache um wie ich. Aber ich habe ihm das auch knallhart auch schon ein paar Mal gesagt. Ich hasse ihn dafür, dass er mir das angetan hat. Du bist jetzt aber, das habe ich gar nicht richtig gehört, du bist jetzt solo zurzeit. Was bin ich? Du bist solo zurzeit. Genau, ich bin zurzeit solo. Aber da gab es ja schon einen Nachfolger von deinem Ex. Genau, das war Michael. Und das hat sich jetzt aber auch wieder erledigt. Das hat sich wieder erledigt. Hat das einen Zusammenhang mit dieser Diagnose? Ja, weil ich ihm das, also er ist zusammen mit mir zum Arzt gegangen und dann habe ich ihm das Testergebnis gesagt. Und dann meinte er zu mir, er könnte so keine Beziehung führen. Ach, und du hast ja diesen Test wegen ihm gemacht. Er hat dich ja darum gebeten. Und dann kam das schlimme Ergebnis raus und dann ist er gegangen und hat gesagt, ich will nicht mit dir zusammen sein. Genau. Wie lange hattet ihr euch da vorher schon so kennengelernt, ein bisschen? Das ist ein ganz komischer Zufall gewesen. Er war mit ein paar Freunden auf dem Kiez in Hamburg, wir haben ein bisschen feiern. Und dadurch habe ich ihn eigentlich kennengelernt und haben wir auch eine ganze Woche so geschrieben. Ja. Und danach bin ich halt zu ihm runtergefahren das Wochenende und da war auch alles noch so weit in Ordnung. Es ging 4 Wochen total super. Also 4 Wochen, also noch nicht so ganz lange. Genau, nicht noch nicht so ganz lange. Warst du da enttäuscht, dass er dann dich hat fallen lassen, nachdem du dir die Informationen hattest? Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Allein schon das Testergebnis und dass er mich dann einfach so abgewiesen hat, so glaub ungefähr jetzt auch, geh mal. Finde ich auch so gemein. Ja. Ich meine, es gibt hunderte, tausende von Paaren, wo einer HIV-positiv ist und es funktioniert. Ja. Und man kann wunderbar leben, wenn man sich in gewisser Weise vorsieht. Aber ich meine, da hat er ja seinen wahren Charakter gezeigt. Ja, nachhinein denke ich dann auch. Gut, es lag wahrscheinlich gar nicht an ihm, sag ich jetzt mal. Es lag generell an seiner Familie, weil die haben das dann auch erfahren und er sollte sich entscheiden zwischen mir oder seiner Familie. Das ist ja noch heftiger. Also die Familie hat auch zum Schluss, der Vater hat mich total beleidigt und hat mich runtergemacht, ungefähr, wie das sein kann. Ich soll jetzt sofort das Dorf hier verlassen. Das war in Ostfriesland in Rehde. Das ist ein ganz kleines Dorf, da labern die, es geht ja um die Welt darum. Und ja, es hat mich sehr verletzt, sag ich mal, extrem verletzt und es hat auch da ganz schön dran zu knabbern, also muss ich echt dazu sagen. Okay, die Sache ist jetzt erstmal vom Tisch oder die ist weg, die ist weggeschoben, aber es bleibt natürlich die Problematik, dass du mit deiner HIV-Infektion klarkommen musst. Du hast gerade gefragt, du hast Sorge, wenn du einen neuen Mann kennenlernst, wie du das dann machst. Ja, wie soll ich damit umgehen? Also ich merke das selber, dass ich dann, also ich war eigentlich früher nie so, dass ich so schüchtern war, aber jetzt bin ich so extrem vorsichtig geworden, weil ich nicht weiß, wie der Mensch überhaupt allgemein darauf reagiert. Ja, vor allen Dingen nach deiner gemachten Erfahrung jetzt. Genau. Und dennoch, finde ich, bleibt dir gar nichts anderes übrig. Das musst du ja auch und wirst du ja auch machen, dass wenn du dich auf jemanden einlässt und du merkst, könnte einen verlieren. Ja, ich muss das ja sagen. Du musst es sagen, ja. Du musst es sagen. Ja, ich meine, mich ja strafbar. Ja, und wenn du einen anständigen Kerl findest, dann wird er sagen, pass auf, Frau Mona, ich nehme dich so, wie du bist und wir werden das schon hinkriegen, das Ganze. Ja. Mann, oh Mann, das ist aber ein Schock. Da hat sich dein ganzes Leben komplett verändert, ne? Dein Denken darüber. Ja, nicht nur das eigentlich generell, seitdem ich von meinem Ex-Freund eigentlich getrennt bin, geht mein Leben zurzeit ziemlich den Berg ab. Also das ist ganz schlimm geworden. Ich hätte auch nie gedacht, also ich lebe zurzeit im Frauenzimmer. Im Frauenzimmer? Genau, das ist ein Frauenhaus, ist was anderes. Frauenzimmer ist für obdachlose Frauen, die keine Wohnung haben, keinen Besitz und gar nichts. Ach so, und das war vorher anders? Ja, das war vorher alles anders. Ich hatte vorher meine Arbeit gehabt und das war eigentlich soweit auch alles in Ordnung. Ich hatte auch ziemlich viele Probleme mit meinem Ex-Freund gehabt. Hat sich denn jetzt diese Tatsache, dass du HIV-positiv bist, so umgehauen, dass du deine Existenz fast verloren hast? Ja. Was hast du vorher gearbeitet? Hotelverfrau, ich im Hotel. Und du hattest einen Job und du hattest eine Wohnung? Ich hatte einen festen Job gehabt und dann habe ich mich krank gemeldet. Ich habe das auch dann meinem Arbeitgeber dann gesagt, das ist aber läuft auch noch gegengerichtlich. Also das geht noch, also es wird auf jeden Fall gerichtlich noch im Vorsitz, weil er hat mich deswegen auch gekündigt. Das heißt, du bist jetzt eine obdachlose Frau? Genau. Und ich habe riesen Schulden und ja, ich bin zurzeit, habe keine Freunde mehr, also ich lebe zurzeit ziemlich alleine und versuche so halbwegs wieder mein Leben irgendwie ein bisschen aufzubauen. Wie gehst du denn eigentlich mit deinem Zorn um auf deinen Ex? Ich sag mal so, er ruft ab und zu noch an, wir telefonieren auch noch, aber er merkt es selber, dass ich ihn ablehne. Mhm. Also er sagt selber, ja, warum bist du jetzt schon wieder so, warum meckerst du mich an? Ja, vielleicht wäre es besser für dich, wenn du ganz den Kontakt abbrichst. Ja, ich habe das auch schon gesagt, aber er lässt mich halt, wie gesagt, nie in Ruhe und in letzter Zeit ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ja. Also ich finde, Ramona, dass du auf jeden Fall eine psychologische Hilfe brauchst. Das, finde ich, ist das Erste, was du dir Gutes tun musst. Ja, ja. Damit du damit mehr klarkommst, weil deine ganze Existenz ist ja weggeschossen durch diese Sache. Damit du wieder richtig auf die Beine kommst und wieder in ein normales Leben reingehst und nicht weiter abrutschst. Das Problem ist, ich merke das, seit ich das auch weiß, merke ich auch sehr, dass ich sehr schnell angeschlagen bin. Glaube ich. Also ich kriege auch jetzt alle 3 Wochen einen totalen Husten und dann geht da, also ich merke es selber, dass mein Immunsystem auch kaputt ist. Das körperlich merke ich das auch extrem und ich habe schon, also ich einerseits bin ich jetzt ganz froh, dass ich jetzt die Therapie angefangen habe, aber ich habe trotzdem Angst. Ach, also du hast deine Therapie angefangen? Ich habe meine Therapie angefangen. Ach so. Aber es geht mir trotzdem teilweise, ich merke es auch selber, dass es noch trotzdem an mir, also manchmal habe ich Tage, da geht es mir ganz gut damit. Das dauert mal natürlich habe ich auch aber Tage, wo ich echt denke, scheiße, klar. Kann nicht mehr. Und das geht natürlich auch nicht so von heute auf morgen. Ich habe heute Nacht eine sehr nette und gute Psychologin hier, das ist die Magdalena. Ich möchte, dass du mit ihr auch noch mal ein paar Worte jetzt redest. Okay. Auch wenn du jetzt eine Therapie schon machst, aber ich glaube, das wäre auch sehr hilfreich. Dass du die Therapie machst, finde ich gut. Und ich wünsche dir, dass du wieder so richtig Fuß fasst und dass du auch wieder eine Wohnung hast und irgendwann einen Job. Und natürlich irgendwann eine gute Liebe natürlich findest, einen netten Mann. Ja, das, genau. Das genau. ist natürlich dann da der I-Punkt der Fall. Ach, das wird schon werden, Ramona, da bin ich ganz sicher. Ja, okay. Alles Liebe, du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, danke schön. Tschüss. Alles klar, tschüss. 0800 220 50 50. Sehe ich im Fernsehen eigentlich etwas überstrahlt aus? Ich habe das Gefühl, dass meine Scheinwerfer heute hier zu krass sind. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, ich kriege gerade die Information hier von meinen Kollegen aus der Regie. Ja, ich bin überstrahlt. Also Montag machen wir die ein bisschen weiter runter. Können wir jetzt nicht mehr machen während der Sendung. Oder vielleicht habe ich eine Sonnenbrille dabei, dann muss ich nicht so zwinkern immer. Naja, wird schon gehen. Also, weiter geht es mit dem Marcel. Und Marcel ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Marcel. Grüß dich, Domian. Marcel, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen meiner Spielsucht. Wie lange bist du schon spielsüchtig? 1,5 Jahre jetzt. Was spielst du denn? An Spielautomaten in Spielotheken. Mhm. Schulden schon gemacht? Ja, 4.200 bis jetzt. Menge Kohle. Ja. Das kann man so sagen. Was arbeitest du? Ich bin in der Dienstleistungsbranche tätig. Ja? Wie viel verdienst du im Monat? Na, ungefähr? Um die 1,8, 1,9. Und wie viel geht da drauf? Ja, 1.000 immer so. Boah. Ja. Das heißt, du hängst jeden Tag in deiner Freizeit in den Spielhallen? Ja, jeden Tag. Und das große Problem dabei ist auch noch, ich habe halt eine Familie. Ja. Eine Frau und Kinder? Ja. Kinder oder Kind? Kind. Wie alt ist das Kind? 3,5. Ja. Und was sagt deine Frau dazu? Ja, die weiß das nicht. Ja, aber die kriegt auch mit, dass du immer weg bist und die kriegt mit, dass du keine Kohle hast. Richtig, ja, ich gehe halt zum Training in meiner Freizeit und dann verlängere ich das halt. Sag halt, ich war ein bisschen länger dort oder wie auch immer, ich lasse mir halt was einfallen oder beim Freund, wie auch immer. Und wie erklärst du das, dass du kein Geld hast? Ihr braucht ja Geld für die Familie. Ja, dafür sorge ich schon irgendwie immer. Ich gewinne ja auch, weißt du, also es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit nur verliere. Mhm. Gewinnt halt mal am Abend was und ich sorge dann schon dafür, dass was zu essen gibt zu Hause. Und diese 4.500 Euro Schulden, bei wem hast du die gemacht? Bei der Bank. Bei der Bank. Wissen die, wofür du das Geld... Nein. Mhm. Wie lange bist du denn mit deiner Frau schon zusammen? 2,5 Jahre jetzt. Und vor 1,5 Jahren hat das angefangen? Richtig. Also da bin ich auch durch einen dummen Zufall drauf gekommen. Schau mal, hast du gerade gesagt, das Kind ist 3 Jahre alt? Richtig, wir waren vorher noch nicht zusammen. Ach so. Und sind dann zusammengekommen. Was ist denn da vor 1,5 Jahren passiert, dass du angefangen hast zu spielen? Ja, Domian, das war so ein ganz blöder Zufall. Also ein Freund von mir hat gesagt, komm mal mit, wir gehen mal in eine Spielhalle. Und ich war da eigentlich nie drin und dachte mir, ja, komm, gehst du mal mit und guckst dir das mal an. Mhm. Ja, und dann habe ich das Pech gehabt, dass ich beim ersten Mal gleich gewonnen habe. Ja, und dann, sage ich mal, ging das so langsam los, dass ich mal in der Woche einmal gegangen bin. Ja. Ja, und dann hat es mich halt gepackt, Spaß gemacht und... Hast du denn schon auch mal in diesen 1,5 Jahren, das ist immer wichtig, wenn man eine Sucht hat, versucht dagegen anzugehen? Ja klar, also es war dann so, ich habe mir gesagt, komm, jetzt kannst du nicht gehen, du brauchst das Geld und irgendwie hat es dann halt in den Finger gejuckt und du hast dir doch gesagt, komm, jetzt gehst du doch dahin. Ja. Ja, und dann saß ich da wieder. So, aber immerhin nimmst du das Wort Spielsucht schon in den Mund? Das heißt, du empfindest das als eine Sucht? Ja, aber ich merke es daran, dass wenn ich zum Beispiel was gewonnen habe, ich kann nicht aufhören. Also es ist einfach so, dass... Ja, genau. Ja, also das finde ich schon mal gut, finde ich schon mal gut. Und du rufst ja hier auch an und benennst das Problem. Ja. Das sind schon zwei ganz wichtige Schritte. Jetzt muss was geschehen. Und jetzt muss radikal was geschehen. Das ist richtig, ja. Jetzt musst du deiner Frau beichten, was los ist, finde ich. Das ist der erste Schritt. Oh, ja. Und der zweite Schritt ist, um deiner Frau zu zeigen, dass du es wirklich ernst meinst, ist, dass du dich vorher, bevor du beichtest, schon um einen Termin in einer Suchtberatung bemüht hast oder am besten schon da warst einmal. Ja. Und, ja. Und dort wirst du alle Dinge an die Hand gesagt bekommen, was du zu tun hast. Nur ich weiß, was ich mich immer frage, Domian, es gibt so viele Menschen, ich sehe die ja auch in der Spielhalle, also das ist, kann man eigentlich gar nicht beschreiben, also da sitzen welche, die sind jeden Abend auch da und es ist immer wieder das Gleiche und die schmeißen da Geld rein ohne Ende. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, so ein dummes Beispiel, die hat da manchmal 2.500 oder 3.000 Euro gerade gewonnen und das ist für manche vielleicht 2 Monatsgehälter und die verspielt das dann wieder in einer halben Stunde, also das sind so Sachen, dann denke ich mir, müsste ja eigentlich jeder mal zu so einer Therapie gehen und... Ja, wäre sicherlich auch angebracht. Aber das sollte dich gar nicht interessieren, was mit den anderen Leuten los ist. Ja. Es geht jetzt um dich. Und es geht um deine Gefährdung und dein Leben. Du hast Verantwortung zu tragen für deine Familie, für dein Kind, für deine Frau. Du hast einen Job, den du behalten sollst. Ja. Und du darfst dich auf keinen Fall weiter verschulden. Das ist schon... da jetzt das abzuzahlen, ist schon... sehr unangenehm, die 4.500 Euro Schulden. Ja, weil ja immer auch wieder was dazukommt. Es ist ja nicht so... Wie ist denn eure Ehe? Ja, die ist eigentlich perfekt. Da läuft alles gut. Also ich kann mich da nicht beklagen. Ist ein Schock für deine Frau, wenn sie es erfährt? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall und... Aber weißt du, das ist schon auch der erste Schritt zur Selbsttherapie, indem du ihr das klar sagst, was los ist. Ja. Stehst du natürlich unter noch größerem Druck, dass du dich wirklich bemühst, aus dieser Sucht rauszukommen. Ja. Und wenn es dir auch noch so peinlich... Halt auch, wie? Problem ist daran, ich habe halt auch Angst, dass sie dann sagt, ich habe sie ja in dem Sinne eigentlich immer belogen. Ja, hast du. Musst du zustehen. Und ja, das wollte ich eigentlich nie und... Ja. Aber ich meine, wenn du das wirklich mit Reue sagst... Ja. Und wenn du... Ich habe halt auch den Eindruck, so wie du mir das erzählst, dass du da raus willst... Das auf jeden Fall. Mich kotzt es selber an, wenn ich da sitze und gerade nicht rauskomme. Das kann man ja auch sagen, jeder macht mal Fehler. Jeder macht irgendwelche blöden Sachen in seinem Leben. Ist es halt bei dir passiert. Ja. Und wenn man merkt, dass der andere sich wirklich bemüht und sich anstrengt, da rauszukommen, wird sie dir eine Chance geben. Und sie wird froh sein, dass du es ihr nun endlich erzählst. Weil jeder Tag, den du weiter vergehen lässt, an dem du schweigst, belügst du sie eben noch einen Tag mehr und es wird schlimmer. Ja, weißt du, mein bester Freund, der ist auch spielsüchtig und vielleicht sollte ich ihn auch mal darauf ansprechen, dann könnten wir das vielleicht zusammen erledigen. Ja, wobei, da bin ich jetzt eher ein bisschen skeptisch, dann sagt er nein und verzögert das wieder. Kümmere dich um dich. Es geht um dich, um deine Sache. Also meinst du, ich soll erstmal... Kümmere dich um dich. Du kannst es ihm sagen, wenn er auch was machen will, okay, aber mach es nicht abhängig von ihm, weil das ist alles kompliziert. Dann bist du orientiert an einer anderen Person, das darfst du gar nicht sein. Ja, das stimmt. So, ich möchte, dass wir dir gleich noch eine Kontaktadresse für eine gute Beratungsstelle geben in deiner Umgebung. Da musst du hingehen. Ja. Alles Weitere wird sich dann da ergeben und du redest mit deiner Frau. Alles klar, Domian, mach ich. So, Marcel, du legst auf und wirst von Magdalena, meiner Mitarbeiterin, angerufen. Ich danke dir. Alles Gute und gutes Gelingen. Ihm und mach weiter so. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer hier für euch, unter der ihr uns live erreichen könnt. Hier bei 1 live und im WDR Fernsehen. Und das hat auch versucht und geschafft. Die Anni. Ja, hallo. Ja. 58. Ja. Jahre jung. Noch, ja. Ja, ist die Anni. Ja. Anni, um was geht's denn? Hallo, Dominik. Ich wollte erzählen, dass ich in einem Kinderheim 8 Jahre lang war. Ja. Und war nicht gut und nicht schön. In einem Kinderheim 8 Jahre. Mhm. Das liegt dann schon sehr lange zurück. Das war dann so in den 60er Jahren. Genau, bis 65. Bis 65. Was war das für ein Kinderheim? Von wem wurde das geführt? Von Franziskanerinnen. Von Nonnen? Ja. 8 Jahre. Mhm. Die sind... Was ist dir da wieder vor? Sehr böse, gehässig. Prügelschläge, das ist noch das Wenigste. Die Demütigungen, dass man nichts ist und nichts wird und damit ich Strafen, wo man nichts angestellt haben. Wenn eine was angestellt haben, haben wir alle büßen müssen, alle 50 Kinder in unserer Gruppe. Ja, waren ja. Waren da nur Mädels? Also bei uns nur Mädels und drüben war Knaben. Ja. Und da hat jetzt einer eben auch reingeschrieben und hat es auch erzählt, was ihm passiert ist. Genau dasselbe. Mhm. Nochmal so, damit ich mir das genau vor Augen halten kann. Du bist dort hingekommen, in welchem Alter? Und mit 6 Jahren. Mit 6 und bist dann rausgekommen? Mit 14, 15. Mit 14, 14, 15. Wenn du so an diese Zeit denkst, was war das Schlimmste? Das Ausgeliefertsein. Was haben die? Ausgeliefert den bösen, bösen, bösen Schwestern. Waren alle böse? Nein, nicht alle. Aber der große Teil war gehässig. Und die, wo wir gehabt haben, die Erzieherin, wo also für uns zuständig war, die, wo uns also geschlagen hat und alles. Die hat, also du bist auch geschlagen worden? Ja, ja, alle. Wie bist du geschlagen worden? Mit allem Möglichen, was sie gehabt hat. Bitte? Mit? Kochlöffel und... Mhm. Also die war schon groß, stark, das war ein Frauenzimmer, muss ich schon sagen. Dann hat sie ihre Hemdärmel wie so Fleisch hochkrempelt. Mhm. So kam sie auf uns zu und kann mich noch erinnern, wie wir im Speisesaal sitzen, alle 50, alle Mucksmäuschen still, weil da hast du ja gar keinen Ton reden dürfen. Mhm. Dann geht die Türe auf und dann schleift die ein Mädchen, die muss ja 14, 15 gewesen sein, schon älter wie ich damals, an dem Pferdeschwanz am Boden durch den ganzen Speisesaal und schmeißt die in die Ecke. Wir alle verstört, weißt du, und lauter so Sachen oder Kopf hinlegen. Wir haben stundenlang auf dem Tisch die Hände hin tun müssen, also die Arme, und haben den Kopf drauf liegen müssen. Und musste still liegen bleiben? Ja, weil irgendjemand halt nicht brav war oder irgendwas angestellt hat. Stundenlang? Ja. Mhm. Was musst du dir noch machen? Dann haben wir Strafen gekriegt, wo mir gar nichts waren, sondern wo die Schwester selber gemacht hat und zum Beispiel einen Schlüssel hat die versteckt zum Beispiel. Mhm. Wir haben uns gefreut, dass Sonntagnachmittag war. Ich weiß nur wie heute. Ich sage, die Sachen kommen jetzt alle hoch. Mhm. Wenn man die Berichte so hört, dann weiß ich, von was die Leute reden. Mhm. Und jetzt ist es bei mir alles wieder so hochkommen. Also erzähl mal weiter mit dem, die hat den Schlüssel versteckt. Hat sie gesagt, wir müssen den Schlüssel suchen von dem Schrank. Das war oben, das musst du dir so vorstellen, es ist oben ein langer Gang gewesen, mit einem Zimmer nach dem anderen, für 50 Kinder eben. Und das waren immer so 4 Bettenzimmer. Hm. Und da waren so Einbauschränke, wo Bettwäsche und so Zeug waren. Und da waren überall die Schlüssel dran. Und da hat an einem bestimmten Schrank angeblich ein Schlüssel gefehlt. Den hat sie aber hinterlistigerweise versteckt. Ja, wir haben alle gesucht, wir 50 Kinder, wie verrückt, ich weiß nicht, wie oft wir die gleichen Ecken und alles abgesucht haben in so einem Gang, da konntest du nicht viel irgendwo verstecken oder keiner, jeder hat in seine Schürzeltasche gelangt. Es hat keiner den gehabt, da wussten wir, die hat den versteckt. Das wusstet ihr? Das haben wir einfach geahnt. Habt ihr geahnt. Und hat sie euch bestraft, dass der Schlüssel weg war? Ja, durch das, dass wir nicht in den Zirkus durften. Ach so. Das war das Einzige, wo wir mal was Schönes gehabt haben, wo uns die andere Schwester wohl lieb und nett war, aber nie da war, weil die war immer beim Organisieren, Geld fürs Heim und so. Und in der Zwischenzeit hat sie das ausgenützt und hat uns so fertig gemacht. Und da kamen die, ja, es tut ihr leid, aber... Die Schwester hat das erzählt und Kinder, jetzt hat sie was angestellt und Strafe muss sein und okay, Zirkus ist ausgefallen. Hast du im Nachhinein, du hast wahrscheinlich ganz viel in deinem Leben darüber nachgedacht, hast du eine Erklärung, warum diese Frauen so boshaft waren? Wir haben immer dann gesagt, wo wir älter waren, das sind unbefriedigte Jungfrauen, wir haben es nicht anders sagen können. Ja, vielleicht war das auch der Grund. Ja, ich weiß es. Bist du mal so von denen geschlagen worden, dass du richtig regelrecht verletzt warst? Ja. Beschreib mal. Also ich habe einmal, ich war vielleicht 8, 9, war ich so am Boden gesessen, wir haben was gespielt, jetzt ärgere dich nicht oder sowas. Und dann kam die rein eben und hat gesagt, ich muss jetzt aufstehen und muss jetzt das und das erledigen. Und ich war halt so im Spiel und habe nur warum gefragt. Nur einmal in die Nacht. Ja, ich habe nie wieder warum gefragt. Die hat mich hochgerissen. Die hat mich ins Gesicht geschlagen, in die Ecke geschmissen und so weiter und so fort. Ich habe tagelang noch geschwollene Lippen gehabt und blaue Flecken haben wir ja immer gehabt. Mein Gott. Die frommen Schwestern. Und weißt du, was das Schlimme war? Ich weiß, sie war so ein kleines Mädchen. Wir haben ja jeden Morgen, bevor wir überhaupt in die Schule gegangen sind, haben wir ja in die Kirche gehen müssen, tagtäglich. Und da kamen solche wie die, Hände faltend, Blick nach oben gerichtet, zum Himmel, vorwärts sind die durchgelaufen. Und ich habe immer gesagt, lieber Heiland, lieber Gott, warum sind die so böse, warum machen die das? Kurz vorher hat die ein Kind verschlagen, verdroschen. Und hinterher haben wir gewusst, genauso wieder, weißt du? Du hast gerade so eine ganz kleine Andeutung gemacht am Anfang unseres Gespräches. Mit dem Kinderheimforum. Nein. Deutete diese Andeutung in die Richtung, dass diese Nonnen auch sexuell übergegriffen haben zu euch? Nee, also das habe ich Gott sei Dank nicht. Bei dir nicht? Mm-mm. Haben die das bei anderen Mädchen gemacht? Das weiß ich nicht, habe ich nichts mitgekriegt. Und was bei den Buben drüben war, weiß ich auch nicht. Das Gott sei Dank nicht das Einzige, was mir also erspart blieben ist. Also, was ich heute so höre, was die anderen also noch schlimmer erlebt haben. Gell? Also, das heißt, wenn du in deine Kindheit zurückdenkst, hast du nur schlechte und grauselige Erinnerungen? Es war nicht alles schlecht, kann ich jetzt nicht sagen. Das wäre jetzt auch gelogen. Wir haben auch viel gelernt. In so einem Kloster musst du vorstellen, da kannst du alles lernen. Wir haben Skifahren gelernt, wir haben Musizieren, Theaterspielen. Und das habe ich früh begriffen, dass wenn du gut bist, du musst es halt überall gut sein. Dann hast du deine Ruhe gehabt. Dann hast du, da bist du aufgestiegen, verstehst? Ach so. Da konnte man dich brauchen. Aber man durfte nicht warum fragen. Nee, keine Widerworte, frech sein, kein nicht gleich springen, weiß und machen und tun, sowas. Dann, und das habe ich dann begriffen und dann ist mir es relativ immer besser gegangen eigentlich. Ja. Aber ich habe die vielen Sachen von den anderen halt auch noch mitgekriegt. Was die mit den anderen Mädchen gemacht haben, die vielleicht nicht so gut waren und nicht aufgestiegen sind. Genau, wir haben uns dann schon ein paar gegenseitig geholfen, damit man, also Religion musste eins sein, das ist klar. Du durftest du nie ein 2 oder ein 3, um Gottes Willen. Also du meinst mit Aufsteigen, wenn man gut in der Schule war? Wenn man gut in der Schule war, wenn man gut auswendig gelernt hat, weil ich dazu Gedichte vortragen konnte. Also man gut funktioniert hat, ne? Genau. Dann, das habe ich, da war ich clever, das habe ich schnell kapiert. Hattest du diese schlimmen Sachen so in den letzten Jahrzehnten eher verdrängt und ist das jetzt wieder hochgekommen durch gut, die? Ja, ich habe das gut verarbeitet, habe ich gemeint. Aber jetzt kommt es wieder hoch durch jetzt die ganzen Berichte. Und ich glaube, es sind so viele Menschen davon getroffen. So viele Menschen. Du musst mal reinschauen ins Internet. Ich habe dann auch geguckt, weil man gedacht hat, nach so einem Bericht auch von einem, der war so aufgewühlt, der war so wütend, so aggressiv, so unglaublich. Und dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht schreiben sie da nein, wo auch bei mir da waren. Und so war's. Dann habe ich auch ein paar Sätze reingeschrieben. Und dann hat mir einer geantwortet, zwar anonym, aber stell dir vor, der hat als Überschrift christliche Kindererziehung geschrieben. Der war auch von 57 bis 61 drin, also muss ich den kennen. Und der auch mich, sonst hätte er da nicht geantwortet. Ja. Noch heute habe ich vor Augen und in den Ohren die Eindrücke, mit welcher Inbrunst und welchem Sadismus etliche Franziskanerinnen tags wie nachts die Kinder geradezu buchstäblich grün und blau und blutig prügelten. Unfassbar. Hat er reingeschrieben. Unfassbar. Sag mal, gab es damals nicht mal irgendwie... Es gab niemand. Das wollte ich gerade fragen. Einen, dem du dich anvertrauen hättest können. Wem denn? Naja, war eine Brut, verstehst du? Das war eine Brut. Also war keine einzige nette Schwester dabei, wo aber der Hammer, die hätte uns das wahrscheinlich nicht glaubt. Die war ja nicht da, die hat das nicht mitgekriegt. Ja, oder die hätte vielleicht auch nichts machen können, weil die ja auch in unter dem Druck stand der anderen. Ja, warum bist du eigentlich mit 8 Jahren in dieses Heim überhaupt gekommen? Mit 6 gekommen? Ich war bei Pflegeeltern 6 Jahre. Weil meine Mutter mich in der Klinik zurückgelassen hat, wo sie mich geboren hat. Die wollte mich nicht. Ah, ja. Und damals war es so, dass man eben ein Kind nicht adoptieren konnte, wenn die Mutter das Sorgerecht nicht abgegeben hat. Und die hat es nicht abgegeben. Mhm. Also kam sie eines Tages und hat mich mitgenommen. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe das noch vor Augen, wie meine Pflegeeltern Tränen runtergelaufen sind und mir erklären mussten, wo sie einen Brief in der Hand gehabt haben, dass sie gar nicht meine Eltern sind. Aber die Pflegeeltern waren gut zu dir? Die waren ganz gut, ja. Da habe ich 6 schöne Jahre gehabt. Ja. Und dann hat die mich mitgenommen und dann war das ganz schlimm mit ihrem Freund, der hat mich bügelt und auch ganz schlimm. Ach du lieber. Bin ich da natürlich davongelaufen und wollte natürlich zu meinen Pflegeeltern. Mhm. Und da haben sie mich aufgegriffen und dann... Ins Heim. Ins Heim. Nicht zu meinen Pflegeeltern, wo ich vorgehabt habe, aber der Schuss ist... Aber wenn man so jung ist und in solcher Angst ist, wenn einem das da passiert, und du hattest einen guten Kontakt zu deinen Pflegeeltern, bei denen hast du es Ruhe, kam dann nicht mehr die, ich schreibe den heimlichen Hilfebrief. Ich habe nicht gewusst, die durften keinen Kontakt mehr zu mir haben. Ach so, die dürfen, wie brutal, wie brutal. Ja. Das heißt, das waren nette Menschen, die dich wahrscheinlich geliebt haben. Denen konnte ich nie danken, weißt du. Du hast doch nie Kontakt mehr mit denen später. Nie mehr. Mann. Die durften keinen zu mir. Und noch was noch netter war, war ich 12, stell dir vor, da kommt die nette Schwester und nimmt mich so in den Arm und schaut so und denkt mir wieder, was habe ich wieder? Weißt du, du bist nur in Panik und Angst, was nur hast Angst, du da erlebt. Dann hat sie mir, und das war eine, wo die auch mal auf den Schoß gesetzt hat. Das, also, das hast du auch braucht, weil du hast ja niemanden gehabt, wo lieb und herzlich zu dir war. Die immer ein bisschen kuschelt mit dir, dich mal anfasst. Ja, die war dann schon so, aber es war so kurz, so wenig Zeit, was die gehabt hat. Und dann sagt sie mir, da kommt jetzt ein Mann, ich denke, oh Gott, Mann, wo komme ich jetzt wieder hin? Das ist dein Bruder. Stell dir mal vor, mit 12 Jahren habe ich erfahren, dass ich einen Bruder habe. Und ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Und der, und der Bruder war schon ein Mann, der war älter. Ja. Der war 6 Jahre älter wie ich. Ja. Aber dem konntest ein du junger, dich... Oh, ganz lieber. Aber dem konnte, das ist meine Familie, mein Bruder. Aber mit dem konntest du dich damals wahrscheinlich auch nicht anvertrauen. Nee, ich hab mal nichts sagen darf. Ich habe immer Angst gehabt, wenn der jetzt dann aber sagt... Ja, dann wird's noch schlimmer. Oh. Anni, wenn man das so erlebt hat, wie du es gerade geschildert hast, und du hast uns sicherlich nur einen kleinen, ganz kleinen Ausschnitt von all dem erzählen können. Ja, was glaubst du, welche Auswirkungen diese Eindrücke auf dein Leben gehabt haben bis heute? Ah, oh, was für mein Leben. Also ich wusste, dass ich, wenn ich mal Kinder habe, und ich habe 3, ganz gute und ganz liebe, dass ich niemals, was auch immer geschieht, niemals ein Kind wegsteck irgendwo hin und jemand einfach, weißt du, so überlass. Also und, kann man sagen, dass diese... Und dass ich vor allen Dingen, was ich noch gelernt habe, hüte dich vor bigottischen Menschen. Vor denen, die wo so in die Kirche rennen. Das sind die allerschlimmsten. Bist du noch Mitglied einer Kirche? Ich noch, aber ich gehe raus. In der katholischen Kirche? Mhm. Ja. Du gehst raus aufgrund all dieser Sachen, die jetzt hochkommen. Ja, weil ich bin bloß wegen meine Kinder drin geblieben. Ja. Aber stell dir vor, der Franziskanerorden hat sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen. Wo irgendwo ein Kind in einen Kindergarten von mir gekommen ist oder in der Schule, waren diese Nonnen. Du, ich habe noch Blut und Wasser geschwitzt, wo ich schon 30, 40 war, weißt du? Ach so, und wenn du mit denen in Kontakt kamst? Heute bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen, kommt mir so eine da entgegen. Ich verstehe das, kann das so gut verstehen. Das ist so tief in einen eingeprägt. Ja, aber ich kann du, diese Nonnen... Um das klarzustellen, du hast deine Kinder ja nicht, du warst da, hast Argusaugen auf deine Kinder gehabt. Ja, natürlich. Ja, klar, sicher, natürlich. Wenn die bei denen waren. Ja, heutzutage können, also habe ich gedacht, können die das ja gar nicht mehr so machen. Naja. Da waren ja viel Weltliche, das waren ja nur noch... Ja. Die Oberin war zum Beispiel von so einer Realschule, von einer guten, es war eine gute, weil die Klosterschulen sind nicht schlecht, weißt du, vom Lernen her. Ja, klar. Und alles ist ja das. Ja. Und die, auch unser Heim hat ja einen ganz guten Ruf gehabt, weißt du, nach außen hin. Und wenn du das dir anschauen würdest da im Allgäu, das ist ein Riesenareal, das ist mit Spielplatz und wunderbar von außen. Es hat keiner gewusst, was hinter denen Kloster machen. Beispiel jetzt da in dem Kloster. Ja. das Ehrwürdige wo jeder hinfährt und es anschaut. Hat man das geahnt? Und kein Mensch. Liebe Anni, mir läuft die Zeit weg. Ich gucke gerade auf meine Uhr hier. Aber ich freue mich sehr, dass du... Ich dachte, ich muss das sagen. Ja, das war ein Lieber. Ich finde es absolut interessant, dass du angerufen hast. Ja. Und richtig, dass du angerufen hast. Okay. Und die Lehren, die Nachwirkungen sind ja nun sehr schön und sehr rührend. Nämlich, dass du dich um deine Kinder so sehr kümmerst und dass du wahrscheinlich eine wunderbare Mutter für deine Kinder geworden bist, weil du es leider so schlecht gehabt hast. Ja. Ja. Du kannst nur besser machen, sage ich immer. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke ebenso. Dankeschön, tschüss. Sonja, tschüss. 1.53 Uhr und hier ist Thorsten. Thorsten ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Thorsten. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Thorsten? Bei mir geht's darum, dass ich eine Affäre mit einer verheirateten Frau habe, dass ich auch bei diesem Ehepaar als Untermieter wohne und der Mann asexuell ist und auch gleichzeitig aber auch mein bester Freund ist. Und geht's denn vielleicht noch ein bisschen verwickelter? Es ist schon recht verzwickt, ja. Das ist also er ist dein bester Freund, du wohnst zur Untermiete. Richtig, also ich kenne sie seit 10 Jahren, sie ist damals meine beste Freundin gewesen. Ja, und seit wann läuft da was? Ja, so seit gut 2 Jahren, anderthalb, 2 Jahren. Und wie lange wohnst du bei denen? Seit 2004 wohnen wir zusammen. Mhm. Weil ich bin damals arbeitslos geworden und die haben gesagt, okay, mit Arbeitslosengeld 1, später dann Hartz 4, kommt man nicht sehr weit. Wir bieten die Möglichkeit, hier als Untermieter einzuziehen. Und was ja eine nette Geste war. Richtig. Ja. Und wie gesagt, dann bin ich da halt als Untermieter eingezogen. Sie war meine beste Freundin. Ihn habe ich erst später kennengelernt, sie auch. Und du würdest heute sagen, dass er schon dein bester Freund ist? Richtig. Mit dem du eigentlich so alles besprichst? Ja. Ja, abgesehen von dieser Sache natürlich. Genau. Mhm. Weil er ist ein herzensguter Mensch eigentlich und es ist so, dass erst nach der Hochzeit rauskam, dass er halt asexuell ist. Was heißt das asexuell? Asexuell heißt, dass er keine Lust an Zärtlichkeiten, also so mal einen Kuss geben, ja, aber ansonsten an Zärtlichkeit, an Sex überhaupt kein Interesse haben. Okay, das war mir schon klar, was asexuell bedeutet, aber was ist der Grund? Ja, wir haben ihm immer gesagt, er soll zu einem Psychologen gehen, das mal untersuchen lassen und alles, ob da irgendwie mal ein Vorfall war oder was auch immer. Aber er ist halt nie gegangen und daran kriselt es dann halt natürlich dann auch in der Ehe. Ja, ja. Er ist so in deinem Alter ungefähr? Nein, er ist 64 geboren, also er ist älter als ich. Ja, und wenn ihr beiden Männer so untereinander seid und da redet man ja dann schon... dann doch noch offener. Hat er überhaupt keine Lust auf Sex? Befriedigt er sich auch nicht selbst? Nein, überhaupt nicht. Nichts. Es ist auch so, dass er auch keine sexuellen Regungen hat, dass wenn er irgendwas Erotisches sieht oder so, dass sich dann bei ihm körperlich was regt, ist auch nicht. Okay, nun kann man natürlich die Frau verstehen, dass die frustriert ist, aber das macht die ganze Sache nicht moralisch nicht leichter und besser, richtig, finde ich. Hast du nicht dann auch, wenn du mit ihm zusammen bist, der dein bester Freund ist, ein wahnsinnig schlechtes Gewissen? Schon, aber andererseits ist es auch so, sie ist halt, wie gesagt, 16 Jahre jünger als er. Mhm. Und wir haben natürlich dann auch darüber gesprochen und er sagte dann zu ihr auch, ja okay, wenn ich dir das nicht geben kann, dann hol dir das halt irgendwo anders. Das heißt, der wäre vielleicht gar nicht so sauer, wenn er wüsste, dass du mit seiner Frau... Ja, das weiß ich halt nicht, weil, wie gesagt, ich sag mal, wenn es ein Fremder wäre, ist das, glaube ich, noch eine andere Sache, als wenn er weiß, es ist sein bester Freund sozusagen. Kann so sein und kann so sein. Kann auch sein, dass er sagt, okay, dann bleibt's in der Familie. Also im weitesten Sinn des Wortes. Man weiß es nicht. Richtig. Und das ist halt auch so die Krux, weil so ein schlechtes Gewissen schwingt da schon mit drin. Hat sie, wie geht es ihr denn in der ganzen Angelegenheit mit dem Gewissen? Ja, wie gesagt, also in der Ehe ist es eher so zwischen ihrem Mann und ihr, dass es schon eher mehr nur eine gute, zwischen den beiden eher eine gute Freundschaft ist. Ja, also hat sie kein schlechtes Gewissen, dass sie so Sachen macht? Das kann ich so nicht sagen, da haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen. Wie, da redet ihr nicht drüber? Was ist denn das für ein Kontakt? Also es ist schon so, dass wir darüber reden, dass sie halt da nicht mit klarkommt, dass ihr Mann auch überhaupt nicht zum Psychologen geht und alles. Ja, und du fragst sie, das war doch mal deine beste Freundin, da fragst du sie nicht, Mensch, hier, du hast du kein schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Ich habe sie schon mal gefragt. Sie sagt schon, dass sie sagt, okay, wir nehmen auch insofern Rücksicht darauf, dass wenn er im Hause ist, weil es ist ja nun mal eine Wohnung, dann dass wir dann nicht keinen Sex haben. Wie oft habt ihr denn Sex? Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie sich's gerade ergibt. Ist mir klar, so ungefähr einmal in die Woche, zweimal in die Woche? Auch wohl mehr. Auch mehr. Weil er auch im Schichtdienst tätig ist. Wenn er aber schon so ein großherziges Angebot gemacht hat, dann hol es dir woanders, was ja auch verständlich ist. Und vor allen Dingen, wenn er nichts unternommen hat in all den Jahren, dass es bei ihm besser wird, warum geht sie dann so verhalten damit rum? Warum sagt sie nicht, okay, dann suche ich es mir woanders? Was wäre dann? Ohne dich zunächst mal zu nennen. Ja, ich glaube schon, dass sie so ein bisschen Angst hat, ihn doch unbewusst damit zu verletzen, weil er sagt das. War. Ja, aber sie aber hat wie sieht es da wirklich in ihm aus? Weil er äußert sich dann auch nicht so konkret in der Hinsicht. Ja, aber das ist zumutbar, finde ich. Wenn er eine Untersuchung, eine psychologische und ärztliche Untersuchung verweigert, finde ich, hat sie auch das Recht dazu. Aber jetzt reden wir über Dritte. Du hast mich ja angerufen. Richtig. Ich finde für dich die Situation wirklich schwierig. Ja. Also ich könnte da nicht so leben, wie du es mir gerade geschildert hast. Das Pikante daran ist ja, dass er nur auch nur zusammen in einer Wohnung wohnt. Richtig. Ich sag's dir klar, ich würde es entweder sein lassen oder ich würde es aussprechen. Selbst mit der Gefahr, dass die ganze Konstruktion zusammenbricht, aber ich könnte mir nicht gut in die Augen gucken. Thorsten, die Sendung ist gleich rum. Tut mir leid, aber ich habe das Wichtigste gesagt von meiner Seite aus. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Bye bye, ciao. In der Technik, Patricia Unger, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche sind wir wieder da. Radio 1 Live, der Fernsehen, 1 Uhr in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.